den alten Narren, die sich stets dem Reigen Tanz verwehren, die sich nur an ihrem Bier festhalten. Schließlich sind sie ja die Alten. Ist das wirklich schon so lange her? Ich bin am Arsch, mein Gott, ich kann nicht mehr. Zu alt zum Pogo. Zu alt zum Pogo. Hab's abgeschnitten bis zuletzt. Ich will mich nicht noch einmal so blamieren. Werde hüpfen, joggen und trainieren. Support!